Bei einem WG-Casting suchen Menschen, die zusammenwohnen, noch eine Person extra, zum Beispiel, weil ein Zimmer frei ist. WG ist kurz für Wohngemeinschaft. Diese Wohnform ist in Deutschland besonders bei Studierenden populär. Welche Wörter passen zum WG-Casting? Wiederholen Sie nach dem Signal, danach hören Sie eine Erklärung dazu. Der Bewerber, die Bewerberin. Egal ob Job- oder WG-Zimmer, wer sich bewirbt, ist Bewerber oder Bewerberin. Anstrengend. Oh je, das ist ja anstrengend. So sagt man, wenn etwas viel Energie kostet. Spannend. Ist ein Casting spannend? Dann weiß man nicht, wie es endet. Spannend ist das Gegenteil von langweilig. Kurzfristig. Was für ein Stress! Man gibt ihnen erst kurz vor einer Deadline Bescheid. Diese Aufgabe kam kurzfristig. Unbefristet. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Das wäre toll, denn das bedeutet, dass im Vertrag kein Enddatum steht. Die Firma kann den Vertrag nicht so leicht kündigen. Die Papiere. Das ist ein anderes Wort für Dokumente. Und ja, große Teile der Bürokratie sind wirklich noch Papiere. Jill und Ozan laden zum WG-Casting ein. Oha, ist das jetzt wirklich schon die nächste Bewerberin? Sie ist pünktlich. Ich glaube, wir haben heute einfach nur schon zu viele Leute gesehen. Oh, das haben wir. So ein WG-Casting ist ja wirklich super anstrengend. Das hätte ich nicht gedacht. Es ist die letzte Bewerberin. Wir haben es fast, Jill. Komm, ich mach hier auf. Hallo. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Tahina aus Madagaskar. Aus Madagaskar? Dein Deutsch ist perfekt. Dankeschön für das Kompliment. Ich lese seit vielen Jahren so gern auf Deutsch, um die Sprache gut zu lernen. Tja, und jetzt bin ich auch noch in dieser Stadt gelandet. Ich arbeite als Softwareentwicklerin. Das klingt ja spannend. Wir wollen dich natürlich ein bisschen kennenlernen, Tahina. Aber zuerst müssen wir eine wichtige Frage stellen. Könntest du sehr kurzfristig hier einziehen? Unser Marco ist nämlich sehr kurzfristig ausgezogen und wohnt jetzt in Argentinien. Kurzfristig wäre perfekt für mich. Aktuell schlafe ich bei einer Freundin auf der Couch. Aber der Vermieter will das eigentlich nicht länger. Oh, das klingt ja wirklich stressig. Wenn du aus Madagaskar bist, brauchst du ja eine Aufenthaltserlaubnis, richtig? Ist es denn schwer für dich mit der Bürokratie hier? Ja, du sagst es. Aber das ist für euch ja bestimmt uninteressant. Tahina, wir kennen uns noch nicht gut, aber ich sehe, dass dir das Sorgen macht. Du kannst es uns gern sagen. Na gut. Mein Arbeitsvertrag ist befristet. Alle Vermieter wollen unbefristete Arbeitsverträge. Kein unbefristeter Arbeitsvertrag, keine Wohnung. Keine Wohnung und ich muss ins Hostel. Und ja, das Geld dafür habe ich natürlich nicht. Also nicht für länger als einen Monat. In ein Hostel? Ich glaube, so etwas hört ein Amt auch nicht gerne. Das ist doch verrückt. Du sprichst Deutsch, du hast einen guten Job. Willkommen zum Papiere-Paradox. Möchtest du einen Tee? Jetzt wollen wir dich erstmal persönlich besser kennenlernen.